Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen auf Agora Hamburg. Hallo! Öffentliche Diskussion zu einem Thema, was man selber wählt. Ich bin Nathan, du kannst deinen Vornamen nennen, wenn du möchtest. Ich bin Amelie. Amelie. Herzlich willkommen, Amelie. Was ist unser Thema? Was ist KI. Ob KI problematisch ist. Ganz generell oder in einer bestimmten Hinsicht? Gerne generell, aber vor allem auch aus der künstlerischen Perspektive. Ich bin Schauspielerin und Sprecherin und da ist es gerade ja ein riesengroßes Thema und deswegen. Okay, das heißt Schwerpunkt auf künstlerisch, also Einfluss von KI auf Kunst generell oder vielleicht auf Schauspielkunst. Genau. Das können wir dann gucken, wo es genau ist. Okay, ja, sehr cool, sehr interessantes Thema. Was ist so das Gut-Feeling, mit dem du rangehst? Oder was ist der Impuls? Wieso kommst du auf das Thema? Welchen zentralen Gedanken hast du dazu? Ich krieg halt mit, dass es gerade voll das Thema ist, dass viele Künstler, gerade Sprecher, um ihren Beruf bangen, da Initiativen starten. Und ich sehe beide Punkte. Also keine Ahnung, ich bin noch so in die Zeit reingerutscht, als ChatGPT noch wirklich genutzt werden konnte, ohne dass der Lehrer es gemerkt hat. Für die Klassenarbeiten und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt noch nicht so viel Wissen darüber. Deswegen finde ich beide Perspektiven mega spannend. Aber das heißt, die Sorge wäre, Sprecher, Schauspieler, vor allem Sprecher, wenn ich das gehört habe, könnten ihren Job verlieren, weil KI genug ist, um deren Richtig. Job auszuführen. Korrekt. Also KI kann halt, wenn man die mit Stimmen anfüttert, diese Stimmfrequenz, diese Art uns übernehmen. Da stellen sich zwei Probleme. Erstens, der zukünftige Job des Sprechers ist gefährdet und das Urheber- und das Stimmrecht des Sprechers sind gefährdet, denn das Anlernen der KI erfolgt nicht nach der Zustimmung von den Künstlern, sondern meistens einfach mit irgendwelchen rechtefreien Sachen. Und du läufst als Sprecher halt Gefahr, irgendwas mal aufgenommen zu haben und die KI kopiert deine Frequenz, dein Muster und dann kursiert deine Stimme mit im Netz mit Dingen, die du nicht gesagt hast. Und wie gesagt, also wir machen unser das Geld. Das ist ja so ein ganz generelles Problem, was alle Menschen haben, Dinge im Internet kursieren können mit deiner Stimme, die du nicht gesagt hast. Aber bei Sprechern ist es natürlich für einen Job relevant. Ne? Wenn okay. Ganz Sprecher, Synchronsprecher bei Filmen oder Synchronsprecher, Sprecher, alle, die halt nur mit der Stimme. Richtig. Genau. Die Stimme wahrscheinlich einfacher zu finden als Video, auch wenn Video auch weit entfernt ist. Damit habe ich halt schon ein bisschen Erfahrung gemacht. Also dazu kann ich was sagen. Was den schauspielerischen Aspekt angeht, ich weiß nicht, wie Bildgestaltung das ganze Ding beeinflusst. Ich glaube, dass KI den Job in vielen Fällen auch einfacher macht. Auf jeden Fall. Aber auf der technischen Seite bin ich halt überhaupt nicht bewandert, kann ich nicht viel zu sagen. Deswegen kann ich da nur vermuten. Also man muss halt den Weg finden, der am besten funktioniert. Also man muss die beste Mischung finden. Ja, okay. Ja, also ich glaube, dieses das kopiert werden und das Job verlieren sind unter Umständen, also die hängen natürlich zusammen, aber ich glaube, das sind trotzdem zwei unterschiedliche Dinge unter Umständen. Vielleicht erstmal zu dem kopiert werden. Also, dass die eigene Stimme kopiert wird. Das ist wahrscheinlich ein ganz generelles Problem, aber ich glaube, wenn eine KI deine Stimme kopiert und damit werden Dinge vertrieben. Das ist ein Problem, weil Dinge verbreiten sich immer sehr schnell und es passiert schnell. Aber ich glaube, da hat man rechtliche Handhabe. Dass wenn KI von dir kreiert wird, dann kannst du theoretisch das Ganze, glaube ich, runternehmen lassen. Das Problem ist, du musst es halt tun und der Zugzwang ist bei dir. Das heißt, es kommen Kosten auf dich zu, es ist Aufwand und das sollte alles nicht sein, sozusagen. Aber rein rechtlich. Ich habe diese Diskussion eher aus den USA mitbekommen. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, aber deutsches Recht wird da nicht lascher sein als amerikanisches. Scheint eher nicht. Das heißt, ich glaube, man hat an sich da recht die Handhabe, wenn man kopiert wird von einer KI. Aber das Problem ist natürlich, es passiert erstmal und dann musst du es runternehmen und dann musst du gegensteuern und erklären, du warst es. Ja. Das ist ein ganz generelles Problem für Leute. Deswegen aber würde ich aber sagen, für Sprecher in dem Sinne nicht, dass wenn, keine Ahnung, jetzt ein Hörbuch aufgenommen wird und in deinem Sprechstil, mit deiner Stimme, dann kann das nicht vertrieben werden, orientiert. Ohne dass irgendwelche Klagen wollen. Das kann sein. Das kann gut sein, ja. Ist zumindest mein, also ich bin jetzt auch kein Jurist, ne? Also ja, ist so halbes Halbwissen, aber genau. Das dafür. Das heißt, ich hätte erwartet, das reine Kopieren bedroht den Job nicht so sehr. Aber jetzt komme ich dazu, warum das für mich zwei Paar Schuhe sind. Ich glaube, der Job ist trotzdem bedroht, weil eine KI muss keinen Sprecher kopieren. Eine KI kann von diversen Sprechern trainiert werden und dann einen eigenen Sprechstil, eigene Stimme daraus ja, kreieren letztendlich. Genau. Und dann kann es einfach ein sehr guter Vorleser beispielsweise sein, der nicht so klingt, also nicht genauso klingt wie irgendein anderer. Und halt logischerweise billiger ist, keine Gage nimmt sozusagen. Obwohl Sprecher auch schon echt, die kriegen schon echt wenig. Ja, du musst ja nur einmal so eine KI trainieren und dann kannst du 1000 Sprecher. Ja, ja, voll. Nee, das war auch ja, einfach ja, ja, ein Hieb ja, an die Gesellschaft. Ja, oder an die Leute, die es finanziert. Leute, ja. Put a bit more value in it. We're actually doing a job. Ja, oder genau das Gegenteil. Ja, also, richtig. Also das, diese Sorge halte ich für sehr berechtigt. Das ist das Hauptproblem. Ja, ja, ja, genau. Und das ist halt, und das, da wird das Thema halt automatisch breiter. Ne? Ich meine, was ist Kunst für uns? Welche Rolle hat ein Mensch in der Kunst? Wie wichtig ist er das? Und so weiter. Also, ich meine, das gleiche Problem wird sich bei Musik stellen, das gleiche Problem wird sich bei Büchern stellen, genau. Das gleiche Problem wird sich bei allen. Alle kreativen Jobs, alles das, was wir machen, was nicht lebensnotwendig ist, aber für die Lebensqualität wichtig ist, das ist dann halt eine Frage von, wie wichtig ist es uns, ist uns dieser Prozess des eigenen Schaffens und wie wichtig ist uns das Outcome? Ja, genau. Verstehst du, was ja, ich meine? Ja, ja, sozusagen. Also wenn es uns nur um das Endprodukt geht, kann uns im Prinzip egal sein, wie wir da hinkommen. Vor dem Hintergrund wäre es voll gerechtfertigt, dass wir das Ding so billig hochziehen, wie geht. Aber ganz ehrlich, da kommen die ganzen scheiß Amazon Prime Originals her. Ja, ja, ja, genau. Eingetragene Marke. Und also, ja, das, ich finde halt, es steckt mehr Seele in einem Projekt, in dem ein Mensch beteiligt war. Gerade schauspielerisch, musikalisch, alles, was kreativ ist. Gerade auch bei Stimmen. Also auch wenn KI, alle sagen, KI schafft es so toll, aber eine menschliche Stimme erreicht in anderen Menschen einen anderen emotionalen Punkt. Das heißt, wir transportieren Emotionen auf eine andere Art und Weise. Das kann Technik nicht. Das ist unter Umständen sehr subtil. Aber mit ein bisschen Pech halt trotzdem kopierbar. Also, das würde ich, also, das weiß ich nicht. Mhm. Das würde ich auf mich zukommen lassen. Was man da tun müsste, ist, man müsste Studien machen. Man müsste Sprecher einstellen und man müsste KI-generierte Vorlesetexte nehmen. Man müsste das Leuten vorspielen und dann Befragungen durchführen oder so. Und dann gucken, ob es wirklich unterscheidbar ist. Im Moment kann ich mir das noch gut vorstellen, aber je länger der Prozess anhält, desto mehr kann ich mir vorstellen, dass das irgendwann kopierbar ist. Voll. Ich habe halt von Sprechern nur gehört, dass es halt gerade Stand jetzt halt noch total so ist. Das ist zwar total subtil, aber eine menschliche Stimme bringt mehr Emotionen. Aber vermittelt eine andere Message. Also ohne viel sein zu wollen, sagen die Sprecher das aus persönlicher Perspektive oder haben sie das von Leuten gehört, die sie anstellen? Das ist eine Frage. Weil, das weiß ich nicht. So weit. So ein bisschen. Ich kann verstehen. Ob das jetzt Hope ist oder ob quasi. Ja, voll. Das weiß ich nicht. Also, es ist nur, also wenn die A-Riege der Sprecher zusammenkommt und sagt, wir würden gerne unseren Job behalten, ich weiß nicht, die haben ja auch noch andere Jobs. Sprecher sind ja selten. Sprecher sind immer auch noch andere Menschen. Also die machen immer auch noch andere Dinge. Ja, es ist ja auch, also genau, was sich für mich auch dafür interessanten Fragen stellt, sind ja auch, ich meine, es gibt ja in der Kunst, also keine Ahnung, in Hollywood-Filmen sind keine Ahnung, wie viele Leute da beteiligt. So. Und was zum Beispiel, wenn KI jetzt Sprecher ersetzt oder so, dann kann es halt. Also es ist gleichzeitig eine Reduzierung in den kreativen Berufen. So, vielleicht werden jetzt alle Sprecher arbeitslos. Jetzt in ganz starken Kategorien gedacht. Aber vielleicht gibt es dann, keine Ahnung, mehr Leute, die einen eigenen Film umsetzen können, die es vorher nicht gekonnt hätten. Weil sie die Möglichkeit haben, die einzelnen Nischen nicht durch einzelne Leute auszufüllen, sondern durch KI-Tools. Stimmt. Sozusagen. Das heißt, das Zusammenspiel zwischen kreativer Entfaltung in bestimmter Hinsicht und halt dem Wegfall von kreativen Berufen ist auch nicht komplett offensichtlich. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Ohne jetzt den ganzen engagierten Filmstudenten auf die Füße treten zu wollen, stelle ich die Frage in den Raum, Qualität oder Quantität? Weil, also, nur weil jeder die Möglichkeit hat, was zu tun, heißt es nicht, dass jeder das tun sollte. Stichwort Internet und eigene Meinung. Ist jetzt ein bisschen weit weg davon. Ja, aber ja, okay. Es ist, also, Nicht, dass ich nicht sage, dass tolle Ideen da draußen sind, die einfach nur ein bisschen mehr Förderungsbedarf haben. Gerade in Deutschland. Shit. Leute, wir müssen die Medienlandschaft in Deutschland revolutionieren. Wirklich. Und das meine ich 100% ernst. Vor allem, weil du Hollywood so mit reingebracht hast. Die Maschinerie Hollywood ist ja komplett anders als das, was wir hier tun. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass wir da ähnliche Probleme haben auf dieser Ebene, weil den Job machen ja beide. Beide Bereiche machen das ja. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Was war mein eigentlicher Punkt? Das ist nicht mehr. Ich hatte gesagt zum Thema Entfaltung und so weiter, und du hattest, glaube ich, so angesetzt von wegen, es sollten vielleicht, es klang für mich so, als würde es da hingehen, es sollten vielleicht gar nicht alle Ideen gesetzt werden. Richtig. Nur weil wir die Ideen für gut halten, heißt es nicht, dass wir die Möglichkeit haben sollten, sie sofort umsetzen zu können. Das heißt, also, dass du würdest vielleicht, also selbst wenn du meiner Prognose oder meiner Schätzung recht gibst, dass dann vielleicht mehr Filme, denen umgesetzt werden können, ist die Frage, ob dadurch die Filmlandschaft besser wird. Dann kommt auch mehr schon zu sehen. Genau, das heißt einfach nur, wenn es wäre vielleicht, dann können mehr Leute ihre Filme die umsetzen und dann kommen mehr Scheißfilme raus. Es ist toll, dass Wikipedia von jedem editiert werden kann, es ist nur scheiße, weil mittlerweile kann man sie nicht mehr als Quelle. Okay, genau. Und das, ja, ich meine, sowas ähnliches wahrscheinlich auf YouTube oder so, ne? Jeder kann auf YouTube seine Videos hochladen. Toll. Dann gibt's halt so, dann gibt's halt ein Überangebot an Videos und da mag viel Schund dabei sein. Ja, gut, da trennt sich dann die Spreu relativ schnell vom Weizen. Aber das könnte ja in der Filmlandschaft theoretisch erst sein. Man muss dann wahrscheinlich irgendwie 1000 Filme gucken. Es ist vor allen Dingen schwierig, wenn wirklich jeder die Möglichkeit hat. Oh Gott, nee. Ich wollte gerade was sagen, das überhaupt nicht stimmt. Naja, also, nee, lassen wir. Nein, du kannst erstmal den Grundgedanken sagen, dann können wir rauspolen. Was ich bis jetzt so entnommen habe, ist halt, also bis zu einem gewissen Grad ist Filmindustrie Gatekeeping so. Also es ist so ein bisschen so, wir lassen nicht jeden rein, wir lassen nicht jeden in jeden Job. Was in dem Sinne auch qualitätssicher. Oder? Es ist halt. Auf dem Blatt Papier, ja. Praktisch funktioniert es null. Aber die Idee, ja. Genau, also rein theoretisch sollten nur Leute, die gute Arbeit machen, an diese Jobs an höchster Stelle rankommen. Also da hast du die besten Leute in jeweiligen Jobs an den Top-Filmen. Dann sollten die theoretisch gut sein. Das wäre sozusagen die Idee, oder? Ja, auch wenn das jetzt so super polarisierend klingt, so meine ich das tatsächlich gar nicht. Warte, ich will kurz zurückverfolgen, wie wir da, du sagtest, also KI gibt die Möglichkeit für mehr Leute, diese künstlerische Vision umzusetzen. Genau, wahrscheinlich können sich, wird es kostengünstiger, sich kreativ beispielsweise in Filmform, Animationsfilmform auszudrücken. Und das halt niedrigschwelliger und mehr Leute können Animationsfilm machen. Ja. Ja. Ja. Der Grund, warum ich mich so ein bisschen dagegen sträube, ist der, dass ich denke, dass zu viel eventuell mehr Masse bedeutet eventuell weniger Herzblut. Und dafür ist mir dann meine Branche zu wichtig, als dass ich sage, jeder Hans und Franz kann einfach sagen, yo, ich mach mal, und das sieht dann genauso viel wert wie das, wofür Leute studiert haben und wo Leute wirklich arbeiten. Kommt am Ende des Tages wieder darauf hinaus, wie viel Wert gibst du dem Endprodukt bei und wie viel ist dir der Weg des Schaffens wert? Was ist dir wichtig? Und ich als Künstlerin bin halt voll in diesem Weg des Schaffens drin. Das ist ja meine Art. Wenn das relativiert wird durch etwas, das einfach mit einem Knopfdruck gemacht werden kann, dann werde ich in meiner Identitätsauslebung relativiert. Ich glaube, das viele stört. Okay. Aber, ja, okay. Also, erstmal kurz, um dem Punkt zu sagen, beizupflichten in einem gewissen Umfang. Jetzt bei mir ist das für Musik so. Also, ich persönlich, die Art, wie ich Musik höre, ist, also, keine Ahnung, meine Playlist anschaut, meine Rotation an Songs, so. Ich habe da ganz, ganz wenige einzelne Songs drin. Ich habe fast immer ganze Kataloge von Künstlern. Also, ich glaube, das ist ziemlich speziell. Ich weiß nicht, wie viele Leute so Musik hören. Aber für mich ist quasi, ich höre eher den Künstler, als dass ich einen Song höre. Mhm. Das heißt, ich finde es interessant. Richtig. Ich finde es interessant, so, also, das ist halt genau dieser Aspekt. Wenn ich das Gefühl habe, jemand drückt sich in seiner Musik aus, dann kann ich fast alles von dem hören. Ja, ich mag es so. Aber das ist tatsächlich mehr oder weniger anders, aber ich weiß total, was du meinst. Genau, und das ist für mich so, wie ich Musik höre, ist das für mich ein Teil der Wertschöpfung für meinen Konsum. Dass ich das Gefühl habe, okay, da lebt sich jemand in dieser Musik aus und ich habe irgendwie Zugang dazu, zu seiner Perspektive oder ihrer, oder halt, ich wäre immer zu dem, was da passiert, so als Gesamtprojekt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das bei Filmen in gleicher Weise habe. Ich bin jetzt nicht so jemand, der sich mal der Fan von einem bestimmten Regisseur ist oder sowas, weißt du? Oder vielleicht bei Schauspielern. Das ist ein schlechtes Beispiel, obwohl diejenigen, also kaum einer kennt die Namen von den Regisseuren, gerade aus der deutschen Filmindustrie. Also ich weiß nicht, wohin wir das jetzt verlagern. Wollen wir das nach Hollywood verlagern oder wollen wir es nach Deutschland verlagern? Beides sind total spannende Krisenherde. Aber ich glaube, im Generellen lässt sich sagen, du kennst weniger Regisseure als Spieler. Also, du kennst mir jetzt bestimmt aus dem Stand 20 Schauspieler stellen und keine 5 Regisseure, wenn wir jetzt sagen, wir lassen... großen Namen. Wenn wir sagen, wir lassen James Cameron raus oder mit De Niro und so weiter, dann dünnt sich das Ganze schon ziemlich auf. Genau. Und ein Unterschied ist vielleicht auch, zumindest bei den Musikern, die ich höre, Musikprojekte sind häufiger kleinere Projekte als Filme. Man findet noch mehr Leute beteiligt, weil Chartmusik und so weiter, weißt du, genau, sehr viele Leute beteiligt. Ich weiß es auch nicht, aber so von der Tendenz auf. Von der Tendenz auf. Genau, aber das heißt, also für mich, wenn wir über Musik reden, dann würde ich dir voll beipflichten. Also für mich ist das ein relevanter Teil, dass da ein Mensch hintersteht, der sich da irgendwie auslebt. Für mich auch. Ich weiß nicht, ob ich reingelegt werden könnte, vielleicht könnte ich reingelegt werden, aber zumindest von meiner Perspektive auf die Musik und von meinem Leben und wie ich darüber nachdenke, ist das für mich wichtig, dass da jemand hintersteht. Für mich wertvoll. Das macht für mich die Musik wertvoll. Beispiel. Ja. Was sagst du zu Autotune? Ich glaube nämlich, das ist ein relativ ähnliches Thema. In gewisser Hinsicht ja. Also ich glaube, es gab eine Zeit, oder auch immer noch, wo einfach jeder, der nicht singen kann, Autotune über seine Stimme legt und dann ist das Ganze erträglich sozusagen. Gleichzeitig gibt es halt dann wiederum ein paar Leute, also ich war halt kompletter Autotune-Hater. Überhaupt. Und dann nach und nach war es halt bei mir so, ich habe mich mit dem Sound in sich angefreundet und dann habe ich halt die Leute rausgepickt, die meiner Meinung nach trotzdem das nicht nutzen als eine Krücke, sondern halt als weiteres. Das ist als Stilmittel. Ja, genau. And that's quite the point. Ja. Wenn du KI benutzt als Stilmittel, bleibt es in einem Rahmen, der den Schaffensprozess weiter würdigt. Wenn du es als Krücke benutzt, dann ist es so ein bisschen das Austricksen von Mutter Natur. Und das hat den Menschen im Prinzip dahin gebracht, dass er seinen Planeten zerstört. Auch wieder viel zu zynisch dafür. Aber du verstehst den Punkt dahin. Ja, schon. Dann würde sich für mich wieder die Frage stellen, wer benutzt es als Ausdrucksmittel? So, zum Beispiel jetzt, wenn irgendjemand ein komplett talentierter Drehbuchautor ist und der hat das krasseste Drehbuch ever geschrieben, so hat aber keine Kontakte in die Filmindustrie, sonst was, der hat dann halt die Möglichkeit, dann hat er vielleicht nicht die beste Synchronsprecher-Performance in dem Film drin, aber vielleicht kann er trotzdem zu sagen, das als Aspekt seines künstlerischen Ausdrucks. Er kann einen Pitch zusammenzimmern, den er dann in einem Studio vorlegt und damit kann er dann vielleicht die Förderung. Sowas, ne? Oder halt, also, wenn jemand über Autotune rappt beispielsweise und der hat gute Texte, dann ist das für mich tatsächlich mittlerweile in Ordnung. Das ist was, was er einfach komplett gehasst hat. Hätte er Ghostwriter werden sollen. Also der soll ja nicht singen. Also ich meine, dann ist es quasi ein Stilmittel. Also er versucht nicht zu singen, sondern es ist einfach nur eine Art, ein Soundbild zu erzeugen. Ja, aber auch nur, wenn das Autotune was darüber aufhört. Weißt du, wenn du es einfach drüber haust, damit es halt gerade ist, ist halt scheiße. Ja, aber für dich dieser Sound, also wenn es halt wirklich einen Sinn hat, einen, den ich nachvollziehen kann mit der Empathie, die ich mitbringe. Nicht, dass ich jetzt sage, dass ich immer überall empathisch bin, was mit einem Menschen, eigentlich Empathie, wenn das irgendwie ersichtlich ist, der Grund, warum man das tut, dann finde ich, ist das valide bis zu einem gewissen Punkt. Aber sobald es einfach nur dazu da ist, um eigene Menge wegzupushen, ist es halt fehl am Platz. Ja, genau. Das Problem ist, das ist wahrscheinlich dann voll subjektiv auch unter Umständen. So, wenn jemand sagt, oh, ich feiere ein Soundbild, wenn man alles hört, dann denkt sich, nee, du kannst einfach nicht singen. Da bist dann quasi sozusagen. Aber genau, der Grundkern ist halt dann genau das. Für mich ist der Schaffensprozess auch wichtig. Aber bei beispielsweise Film würde sich für mich eben die Frage stellen, wer benutzt das? Und vielleicht benutzt das als Schaffensprozess und die Sprecher verlieren trotzdem ihren Job. Vielleicht benutzt es dann jemand anders als Ausdrucksmittel, der sich keinen Sprecher leisten kann und der Sprecher wird arbeitslos und trotzdem gibt's immer noch, also trotzdem ist das nicht generisch, was dabei rauskommt sozusagen. Ja, total. Sondern ist immer noch Kunst, also wertvolle Kunst. Und die generelle Frage dabei ist dann, oder meine Schätzung wäre, ich habe mit KI und Kunst halt viel über Musik nachgedacht, deswegen drifte ich da ab und zu hin ab. Meine Schätzung ist, also große Konzerne oder sonst was können KI sehr gut nutzen, um Junk in Massen zu machen. Wird auch passieren. Chartmusik, Blockbuster, Rom-Com, keine Ahnung, also was auch immer. So alle Filme, von denen es jetzt schon X gibt, die rausgepumpt werden bis zum Gehtnichtmehr, die alle ein bisschen ähnlich sind und jetzt nicht so, ne? Das wird, glaube ich, dadurch einfach nur vervielfacht und vereinfacht. Ja. Das gleiche in der Musik, das gleiche in Romane, Millionen. Romane, ganz anders. Oh, hit the soft spot. Romane mit Kai, Alter. Ja, das geht jetzt schon. Ja, und das ist so ein großes Problem, denn ich schreibe mir die Finger wund und andere Leute fragen ChatGPT, ey, wie kann man das so und so und so und so? ChatGPT spricht denen einfach was aus. Ich sehe so toll. Warum habe ich dann jetzt bitte 30 Bücher gelesen? Ja, genau. Und das heißt, also was ich schätze, was dadurch passieren wird, ist, ich sag mal, leichter Kunstkonsum wird genau darüber. So, weil wenn ich, keine Ahnung, oberflächlicher Romanleser bin oder ein oberflächlicher Musikhörer oder sonst was, oder halt, egal ob ich das generell bin, wenn ich gerade oberflächlich Musik konsumieren möchte, und dann kommt so ein Song, dann ist mir das egal. Ja. Ne, dann höre ich das und dann höre ich sagen, eine ganze Playlist davon. So. Ja, WhatsApp. Und dann wird sozusagen den anderen Markt eben von Leuten, denen das wichtig ist, so engagierten, tieferen Kulturkonsumenten, je nachdem in welchem Bereich halt dann. Und die werden sich, also entweder KI wird so unendlich gut, dass die Qualität diesen Schaffungsprozess überbietet. Mhm. Und, also, was soll ich dazu sagen? Ich weiß auch nicht, wie vielen Leuten das so geht wie wir, dass das, der Schaffungsprozess als Konsument den Leuten nicht genau einschätzt. Das weiß ich auch nicht. Da bin ich meine Wahrnehmung halt auch getrübt, weil also ich... Als Künstler ist genau, natürlich... Genau, ich umgebe mich mit Leuten, denen das genauso wichtig ist. Ja, genau, aber denen ist quasi wichtig als eigene Tätigkeit. Richtig. Ja, genau. Genau, also das würde sich dann zeigen, glaube ich, wie wichtig dieser Schaffensprozess ist. Für mich persönlich, also ich kann sagen, wie ich damit umgehen würde, wenn jetzt 1000 KI-Songs rauskommen, würde ich mir immer noch Leute suchen. Wie gesagt, so wie ich Musik höre, ich höre Künstler. Allen Leuten, denen das vergleichbar geht in anderen Kulturbereichen, werden das genauso tun, schätze ich mal. Das heißt, dann ist sozusagen der Umstand, dass ein Mensch dahinter steht, auch dann irgendwie Qualität ist ja nicht automatisch, je nachdem, wer dahinter steht, aber das ist sozusagen eine Eigenschaft, die dich dann hervorhebt immer noch. Und ja. Die Leute, denen das wichtig ist, können sich das dann suchen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade so Big Money oder schnelles Geld verdienen oder so dadurch nicht selbstverständlich, also noch schwerer wird, als es schon ist in der Kultur, sozusagen, in allen Schaffensbereichen, künstlerischen Bereichen, weil halt dieser Markt einfach durch KI abgeschüttet werden kann. So, Leute, die mit Hit-Singles Geld machen wollen, die generieren sich schnell eine Hit-Single und pumpen die mit Werbung und sonst was aus Spotify raus. Und, das wird schnell passieren, glaube ich. Das Einzige, was das verhindern kann, ist, wenn die Konsumenten dann halt geschlossen sagen, nee, das ist halt ein Risiko, das wir eingehen müssen. Und das ist das Risiko, vor dem wir, glaube ich, alle Angst haben, weil was, wenn nicht? Und es ist auch für mich überhaupt nicht offensichtlich, dass das passieren wird. Also was ich schätze, was passieren würde, ist, es spaltet sich halt auf. In jedem Markt hast du dann den KI-Markt und irgendwelche Nischenleute, die sich halt Leute suchen, die selber Kunst machen. Und halt sowas auf wie Arthouse, ne? Genau, also das heißt, also menschlich generierte Kunst würde ein Subgenre werden. Ja. Mal stark von aus. Und das ist schon bitter. Andersrum, aus deiner Perspektive, weil du meintest, dass du relativiert dein eigenes Schaffen. Da wäre ich jetzt so interessiert. Geht es dir dabei sozusagen um berufliche Perspektive und Chance oder geht es dir auch um was? Weil beruflich haben wir jetzt erläutert, das halte ich für realistisch und berechtigt. Ja, voll. Ich glaube, das, was dem Großteil der Künstler zu eigen ist, ist, dass sie in diesen unsicheren Job reingegangen sind mit dem Argument, ich mache jetzt das, was mich ausmacht, was ich bin, zu meinem Beruf. Selbstverwirklichung. Genau. Also Künstler leben Selbstverwirklichung in den meisten Fällen. Es gibt immer auch diejenigen, die das nicht. Ja. Es ist nur ein Job. Das ist eine sehr, sehr gute Einstellung. Es ist wirklich, wenn man sich selbst nicht abhängig macht von dem Erfolg seines, von dem, was man tut, also ist schon eine, toll. Gut, wenn man noch andere Einkunft hat, immer in einem gewissen. Ja, richtig, genau. Aber ja, also wir gehen dieses Risiko ja damit ein, dass wir sagen, wir können uns nichts anderes vorstellen als permanent das zu tun, was uns selbst verwirklicht, weil wir einen so starken Drang dazu haben, selbst kreativ oder uns selbst so zu verwirklichen. Ja. Und es gibt im besten Fall Leute, die das interessiert, Leute, die uns dafür sehen wollen, Leute, die das sehen wollen, was wir schaffen, egal in welcher Hinsicht wir das tun. Also ob wir sprechen, ob wir spielen, ob wir filmen, ob wir singen, ob wir whatever. Ja. Also jedes künstlerische Endprodukt, das wir schaffen, will gesehen werden. Und das würde uns freuen. So, wo wollte ich damit jetzt eigentlich hin? Ich glaube, dass es nicht trennbar ist. Ah, okay. Denn das ist einfach, wer wir sind. Im besten Fall ist es das, was wir tun, wer wir sind. Aber nur, also angenommen, keine Ahnung, was ist der gute Vergleich? Zwei mögliche Szenarien, die quasi testen, ob da nur das Wirtschaftliche sozusagen und die Berufschance drinsteckt, oder das heißt nur die Berufschance. Angenommen, man würde feststellen, ja, okay, KI kann das. Keine Ahnung, wir warten noch 10 Jahre und man würde feststellen, okay, KI kann jedes einzelne künstlerische Projekt so generieren, dass es einem Publikum besser gefällt als jedes Menschen. Schreiben wir es mal komplett auf die Spitze. Ja, ja, ja. So, ne? Also, du kannst einfach draufdrucken und es kommt ein besserer Roman raus, den wollen alle Leute lieber lesen als jeden Menschen. Weil es einfach so optimiert ist, psychologisch. So, und dann sagen wir aber geschlossen, Gedankenexperiment, das ist schön, aber dann verlieren wir ganz viel kulturell, das heißt, wir verbieten das vollständig. Das ist, wir wissen jetzt, KI kann das besser als jeder Mensch, aber wir verbieten es vollständig und menschliche Kunst besteht weiter, so wie es, keine Ahnung, vor 20 Jahren der Fall. Würde das was mit dir machen oder nicht? Weil das ist für mich der Faktor, weißt du, dann ist der wirtschaftliche Aspekt raus. Nein. Aber es ist halt dieser Hintergrundgedanke, okay, das lässt sich besser generieren, sozusagen. Weißt du? Das ist für mich halt Kommunismus auf dem Papier. Also es klingt toll. Ich weiß nur, dass wir haben es nie geschafft. Wenn wir die Süßigkeit gefunden haben, dann werden wir. Ach so, ja, sorry. Also ich wollte auch nicht sagen, dass das ein realistisches Szenario ist. Für mich ist nur der Gedanke interessant, macht das quasi keine Art Sinnkrisentechnisch oder nicht? Weißt du? Nee, tatsächlich nicht, weil wir damit uneingeschränkt trotzdem noch weiter holen können. Ja, genau. Das heißt, der Gedanke, KI kann das viel besser als ich, gilt eigentlich vom Selbstwertgefühl oder von der Perspektive auf die eigene Kunst oder so? Weil es ja nicht zum Tragen kommt. Das Problem besteht nur dann, wenn es realistisch wird. Weißt du, wenn wir wissen, ja, es ginge theoretisch, aber passiert ja nicht, dann ist die Situation ja die gleiche, als würde sie es nicht können. Ja, okay. Nee, ich meine nur, also was mich daran interessiert hat als Gedanke war halt, du hast zum Beispiel am Anfang gesagt, nach dem, was du gehört hast, transportieren menschliche Stimmen, emotionale Nuancen, die KI nicht kopieren kann. Das wäre sozusagen der ultimative Gegenbeweis, wäre erbracht. KI kann das und KI kann das besser als Mensch. Sozusagen, weißt du? Und dann schaffen wir trotzdem die wirtschaftliche Abhängigkeit. Das heißt, dann scheint, wenn du das deine Intuition zu dem Szenario ist, dann scheint es wirklich nur der berufliche Perspektivenaspekt. Und es lässt ist dir egal, ob irgendeine KI etwas, keine Ahnung, besser ist ja auch ein schweres Kriterium, aber sozusagen ein qualitativ hochwertigeren Roman schreiben kann als du. Es nervt dich nur, wenn du dadurch in deinen beruflichen Chancen beschnitten bei jemandem das Knopf drücken, besseren Roman reklamiert. Publikumstechnisch tragen kann. Ja? Ich würde sagen, ja. Tatsächlich, ich könnte noch stundenlang weiter diskutieren, aber ich muss langsam. Nee, ist vollkommen in Ordnung, aber das fand ich schön, dass wir da noch hingekommen sind. Ja, war sehr spannend. Cool, dass du mich drauf eingelassen hast. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.